نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، على اسلوب قبيط الله ديم جنيدجن ديم ألبام هيتسجن und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah, keinen gibt, den man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, der Diener Allahs. Und letzter Gesandter Gottes, wir machen weiter inshallah mit dem 10. Kapitel von dem Buch von At-Tahara, von Subul As-Salam, die Erklärung von Bulugh Al-Mara. Inshallah nutabi' في الباب العاشر وهو باب الحيض من كتاب الطهارة من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. وكنا بارك الله فيكم قد تكلمنا كنا قد تكلمنا عن حديث فاطمة بنت أبي حبيش في مسألة الاستحاضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. والحديث عند أبي داود والنسائي وهو كذلك حسن صحيح. الحديث الآخر الذي تكلمنا عليه المرة الماضية هو حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولا تجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أي مستحبا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. والحديث في صحيح أبو داود. ثم تكلمنا عن حديث حمنة بنت جحش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها نفس الأمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنفأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. ثم تكلمنا عن حديث أم حبيبة بنت جحش لما شكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، وفي رواية: وتوضئي لكل صلاة. هذه الأمور التي تكلمنا عليها المرة السابقة، وقلنا بارك الله فيكم أن المعنى في هذه الأحاديث أنه يوجد نوعان من الدم: دم الحيض ودم عرق أو دم الاستحاضة. أما دم الحيض فهو ذلك الدم الأسود الذي له رائحة وتعرفه النساء عندما تحيض، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر ولا رائحة له، ويكون في غير أيام حيضة المرأة. فإذا كان الدم في أيام الحيض فما تصلي ما تصوم ما يقربها زوجها، فإذا استمر الدم فإنها تمكث بقدر هذه الأيام ثم تغتسل، ويستحب لها أن تغتسل للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وللصبح، وتتوضأ لكل صلاة، وتقوم بالجمع الصوري الذي هو أن تؤخر وقت الظهر إلى آخره قبل ما يخرج وقت الظهر، فتصلي الظهر ثم تصلي العصر إذا دخل وقت العصر، وتفعل ذلك مع المغرب والعشاء. هذا الذي تكلمنا عليه المرة السابقة. بارك الله فيك. الحمد لله. فرق اسمال هم ذي بارك الله فيكم دي حديثة فير حديثة بهندلت انسفا بارك الله فيكم دي حديثة فن هندد نون انزوانسك بس هندد سواين غايسيح اسمال حديث فاطمة بنت أبي حبيش حديث فاطمة بنت أبي حبيش dass sie zum Propheten Muhammad s.a.w. gekommen ist und sie hat ihn nach dem Blut gefragt. Sie hat immer Blut gehabt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr, Periodenblut, das wird Menstruationblut, kennt man. Wie? An Farbe. Das ist dunkelrot. Wenn du dieses Blut siehst, dann darfst du nicht beten. Und wenn das andere Blut ist, das bedeutet nicht Menstruationblut, dann betest du. Das zweite Hadith war von Asma bint Umays. Der Prophet sagte ihr, du solltest ein Schüssel Wasser nehmen und du sollst dich waschen. Wenn auf das Wasser eine Art gelbliches überschwemmt, dann wäschst du dich für Duhur und Asr, für Maghrib und Isha und für Frühgebet. Und alles, was dazwischen ist, du machst Wudu. Das ist, und das dritte Hadith dann, Hadith Hamna bint Jahsh. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihr auch das Gleiche gesagt, indem sie ihm erzählt hat, dass sie immer blutet. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, du nimmst 6 Tage oder 7 Tage und dann wäschst du dich und du machst das so. Du wäschst dich, nachdem du rein geworden bist, nach diesen 6 oder 7 Tagen, und dann machst du eine Waschung, Ganzkörperwaschung, und du betest Duhr-Gebet. Aber wann betest du Duhr-Gebet, Mittaggebet? Du wartest, bis die Zeit von Duhr fast zu Ende ist. Und dann betest du Duhr. Und wartest du, bis Asr-Gebet eintrifft, dann betest du Asr. Und du machst auch das Gleiche mit Maghrib und Isha. Und wäschst du dich für Frühgebet. Das bedeutet, die konnte die 2 Gebete scheinbar zusammenschieben, aber nicht wirklich zusammenschieben. Und dann haben wir gesprochen über Hadith von Habiba bint Jahsh. Die kam zum Propheten Muhammad s.a.w. Sie hat ihm das Gleiche gesagt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr, bete nicht für die Tage, die du normalerweise Periode hast. Und danach wäschst du dich und mach Wudu für jedes Gebet. Allgemein aus diesen Hadithen haben wir erklärt, dass die Frau 2 Arten von Blut sehen kann. Die erste Art von Blut ist Periodenblut und das ist dunkelrot und stinkt. Und es kommt zu bestimmten Tagen, 6 oder 7 Tage oder weniger oder mehr. Und wenn die Frau diese Art von Blut sieht, dann darf sie nicht beten, nicht fasten, kein Geschlechtsverkehr. Und die zweite Art von Blut ist das natürliche Blutung. Und das ist durch ein Gefäß, Blutgefäß, was Platz in Gebärmutter von der Frau, und deshalb blutet die Frau. Diese Art von Blut ist rot und stinkt nicht, und die Frau kann das unterscheiden von dem Periodenblut. Aber wenn die Frau immer Blut hat, was kann sie machen? Hier, barakallahu fikum, haben wir die Hadithe vom Propheten. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, die Frau sollte rechnen, wie viele Tage sie normalerweise ihre Periode hat, dann betet sie nicht, fastet sie nicht, danach wäscht sie sich, und wenn sie noch Blut hat, ist es kein Problem. Aber sie sollte das so machen, sie sollte sich waschen oder Wudu nehmen und warten. Duhr-Gebet, das wird Mittaggebet. sollte das bis zu Ende warten. Die betet das, dann trifft die Zeit von Asr ein, dann betet sie Asr. Und bei Maghrib und Isha macht sie das gleich. Das ist der Sinn, Barakallahu fikum, das, was wir gesprochen haben. Und heute machen wir weiter, bi'idnihi ta'ala. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود واللفظ لأبي داود. أم عطية رضوان الله عليها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من كبار الصحابيات وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا لا نعد الكدرة. الكدرة هو هذا الشيء الذي يخرج من المرأة وهو بلون الوسخ الكدر، يعني شيء لونه يعني ليس ماء وإنما مكدرا، يعني يميل إلى اللون البني. والصفرة هو الماء الذي تراه المرأة، هو مثل الصديد، شيء هكذا مثل الأصفار مثل الصديد، يعلوه صفرة حتى تراه المرأة بعد الطهر، أي القصة البيضاء والجفوف. المرأة بارك الله فيكم ترى شيئا مثل الخيط الأبيض عندما تنتهي دورتها، تأتي بقطنة وتضعها في فرجها، وهذه ترى شيء أبيض مثل الخيط الأبيض. فبعد ذلك قالت كنا لا نعده حيضا، أي لا نعد هذا الشيء بعد الصفر بعد الحيض، ما كنا نعد بشيء. وهنا اختلف العلماء هل لهذا الحديث حكم الرفع أم أنه من قولها، والظاهر أنه له حكم الرفع، وفيه أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف، فلا يعد حيضا بعد أن ترى الطهر بعد أن ترى الطهر. واختلف أهل العلم أنه هل الكدرة والصفرة قبل أن ترى الطهر يعتبر من الحيض ولا لا، وهذا فيه التفصيل الذي نعلمه، التفصيل الذي نعلمه أنه إذا تجلس المرأة بقدر عدتها التي يعني بقدر حيضتها التي تحيضها، فمثلا امرأة تحيض خمسة أيام، فهذه إذا رأت الكدرة إذا رأت بعد اليوم الثالث هي حيضها خمس أيام وأنه يعتبر من الحيض، أما رأتها في اليوم السابع لا شيء عليها لأنه حيضتها أصلا خمس أيام. وهكذا والله تعالى على معلم. بارك الله فيكم. أم عطية رضوان الله عليها هد بذكتت ونزيزاكتم في هابن diesen Ausfluss, den dunklen Ausfluss und den gelblichen Ausfluss nach der Periode, Reinheit von Periode heißt das hier, oder von Menstruation von Blut. Wir haben diesen Ausfluss, dunklen Ausfluss oder gelblichen Ausfluss, wir haben das nicht als Haid angerechnet. Das bedeutet, wir haben überhaupt das außer Acht gelassen, dass das unsere Menstruation beeinflusst. Atiyya radhiyallahu anha, das Hadith wurde bei Al-Bukhari und Abu Dawud überliefert. Atiyya radhiyallahu anha ist eine von den Sahabiyat, von den Frauen, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, und sie war auf verschiedenen Kämpfen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hat die Verletzten versorgt, Ridwanullah alayha, und es gibt sehr viele Hadithe, die sie überliefert hat, Ridwanullah alayha. Hier, barakallahu fikum, etwas, wenn die Sahaba sagen, kunna, wir haben das so gesehen, oder wir haben das so gemacht zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das heißt, barakallahu fikum, dass dies, dass Atiyya selber nicht von sich selbst redet, sondern das ist etwas, was sie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstanden hat oder von der Sunna ist. Deshalb, das heißt, lau hukm al-rafi', das wird zum Propheten erhoben, dieses Hadith والله تعالى أعلى وأعلم. Sie hat gesagt, diesen bräunlichen Ausfluss oder gelblichen Ausfluss, aber aufpassen, nachdem die Periode zu Ende ist. Wie weiß die Frau, dass ihre Periode oder dass ihr Blut, Periodenblut zu Ende ist? Sie holt, barakallahu fikum, weißes Tuch und sie tut das in ihr, barakallahu fikum, Vaginalbereich, und dann sollte etwas Weißes drauf sein. Das heißt Al-Qassa Al-Bayda. Und die Frau kennt das. Natürlich, wir Männer, wir kennen das nicht gut, aber die Frauen kennen das besser. Sie sind die Profis in diesem Zusammenhang und nicht wir. Wir können nur davon erzählen, weil wir nicht gesehen haben, außer dass jemand von euch Periode hat. Allahu a'lam. Aber weil die Sache ist so, wenn die Frau dann zu Ende ist, wenn die Frau zu Ende ist, dann mit Periode, wenn die Periode zu Ende ist, dann nimmt sie Watte und die tut das im Vaginalbereich und dann guckt sie. Und es gibt normalerweise so etwas Weißes, die sie sieht. Wenn sie das gesehen hat, dann heißt das, die Periode ist so, oder Blut ist zu Ende und sie sollte sich waschen. Sie muss sich waschen, Entschuldigung, Ganzkörperwaschung machen, damit sie betet und so weiter. Wenn sie später dann einen bräunlichen Ausfluss oder gelblichen Ausfluss bekommt, ist es, das bewirkt, beeinflusst ihre Reinheit überhaupt nicht. Das bedeutet, das hat keine Wirkung in diesem Zusammenhang. Die Frage ist, wenn das aber davor ist, vor dieser Al-Qassa al-Bayda, das weiße oder weiße Ausfluss, ist das von Periode oder nicht? Hier müssen wir nochmal detailliert erklären. Wie viele Tage hat die Frau ihre Periode? Angenommen, sagt sie 5. Nach dritten Tag sieht sie diesen Ausfluss, bräunlichen oder gelblichen. Das heißt, das gehört noch zur Periode. Aber sie sieht das nach 6 Tagen. Das gehört nicht zur Periode. Wallahu ta'ala ala wa. Das heißt, alles, was nach diesen Tagen ist, was sie normalerweise hat, wenn das kein Blut ist von Periode, das hat keinen Einfluss, kein Einfluss auf die Frau. Hat keine Wirkung überhaupt. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. جميل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. المأمور به الاعتزال أي عدم الجماع أي النكاح. اعتزلوا نكاحهن ولا تقربوهن له أي للنكاح. أما المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة وغير ذلك فجائز في ديننا. أما عند اليهود فكانوا لا يساكنون الحائض في بيت واحد، يعني إذا حاضت المرأة ما يساكنوها في البيت، يخرجوها ولا يجامعون، أي ما يبقوا معها في مكان، ولا يؤكلونها، يعني ما تأكل معهم. أما في ديننا فنؤكلها ونجالسها وينام بجانبها، بل يستمتع منها إلا النكاح، فهذا مباح في دين الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يا أخوان، انتبهوا لهذا. عند اليهود إذا المرأة حاضت كل ما تلمسه فإن هذا الذي تلمسه يصبح نجسا فيرموه، بل كانوا يجعلون لها خيمة خارج المنزل حتى ما تختلط بالناس. سبحان الله. وعند النصارى الأصل نفس الشيء، المرأة يعتبروها إذا حاضت يعتبروها نجسة، أما في ديننا المؤمن لا ينجس أبدا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. أنس berichtete und er sagte bei den Juden war das so, wenn eine Frau ihre Periode gehabt hat, dann haben sie mit ihr nicht gegessen. Das heißt, sie dürfte nicht mehr mit ihnen sitzen, wenn sie essen. Der Prophet Muhammad SAW sagte aber, macht alles außer Geschlechtsverkehr. Macht alles mit der Frau, wenn sie ihre Periode hat, außer Geschlechtsverkehr. In diesem Hadith, barakallahu fikum, ist ein Hinweis auf die Ayah, يسألونك عن المحيض. Sie fragen dich nach der Menstruation. قل هو أذى. Also wenn die Frau ihr Blut hat, Menstruation Blut hat, das ist أذى. Das wird unrein. فاعتزل النساء في المحيض. Wenn die Frau ihre Periode hat, dann darfst du mit ihr nicht verkehren. Du darfst kein Geschlechtsverkehr mit ihr haben. ولا تقربهن. Das wird kommt nicht nah der Frau in diesem Zusammenhang. Das heißt, du darfst mit der Frau nicht verkehren. Du darfst kein Geschlechtsverkehr mit ihr haben. Aber, dass sie zum Beispiel neben dir schläft, dass sie mit dir sitzt, dass du sie berührst, dass du sie küsst, die küsst dich, ist alles kein Problem. Außer Geschlechtsverkehr. Außer Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr ist haram, aber alles andere ist kein Problem. Das ist in unserer Religion. Aber den Juden, wie war die Sache? Wenn die Frau ihre Periode hat, dann dürften sie mit ihr nicht sitzen. Und die dürfte nicht zu Hause bleiben. Da hat man für sie ein Zelt draußen gemacht und sie sollte im Zelt bleiben, diese 6 Tage oder 7 Tage, bis sie kein Blut mehr hat, dann darf sie mit ihnen bleiben. Mehr als das. Sie haben jede Sache, die die Frau berührt hat, sie haben gesagt, das ist unrein geworden, dann haben sie weggeschmissen. Das ist auch bei den Christen das Gleiche. Und die reden von was? Gleichberechtigung Mann und Frau. Und sie reden von Menschlichkeit. Ist das menschlich? Wenn die ihre Periode hat, dann wird sie als unrein angesehen und deshalb darf sie nicht mit ihnen bleiben. Sie darf mit ihnen nicht bleiben. Sie darf sie nicht berühren und sie darf mit ihnen nicht essen. Subhanallah. Das ist Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber bei uns ist was anderes. Du kannst alles machen, außer dass du mit der Frau Geschlechtsverkehr hast. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني das Hadith natürlich ist bei Muslim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. يباشرني يعني يلصق بشرته ببشرتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويفعل كل شيء إلا النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أما الجماع فلا يجوز. أما غير شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضوان الله عليها فتأتزر، يعني تغطي نفسها بشكل جيد بين سرتها وركبتيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها. المباشرة أي جعل البشرة على البشرة وليس الجماع، وأحيانا تأتي المباشرة بمعنى الجماع، ولكن هنا ليس بمعنى الجماع. بارك الله فيكم. عائشة رضوان الله عليها زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات mich befohlen, dass ich ein Izar nehme. Das bedeutet, sie hat sich von ihrer Bauchnabel bis zu Knie bedeckt. Der hat sie befohlen, dass sie das macht. Von hier und von hier. Und فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. Der Prophet Muhammad SAW hat sozusagen seine Haut an meine Haut gebracht. Unsere Häute haben sich berührt und ich habe meine Periode gehabt. Al-Mubashara, das ist Barakallahu Fikum Vorspiel. Das heißt, in unserer Religion ist die Sache so, wenn die Frau auch ihre Periode hat, man kann sie küssen, man kann natürlich die, man kann sie berühren, außer Geschlechtsverkehr. Deshalb sagte der Prophet Muhammad s.a.w., macht alles außer Geschlechtsverkehr. Und deshalb hat Aisha radhiyallahu anha ein sozusagen Izar, ein so Tuch, die hat sich bedeckt von, mit einem Tuch von Bauchnabel bis Knie, richtig bedeckt, und der Prophet Muhammad s.a.w. hat Vorspiel mit ihr gehabt, außer natürlich, wie wir schon gesagt haben, barakallahu fikum, dass man sie, dass sie, dass man Geschlechtsverkehr mit ihr hat. Alhamdulillah, das ist in unserer Religion nicht wie die anderen. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه وهذا الحديث فيه روايات وهناك اضطراب في هذا الحديث بالنسبة بارك الله فيكم لمسألة الصدقة. طبعا بارك الله فيكم الذي يأتي زوجته وهي حائض والعياذ بالله فهذا قد أتى بحرام عظيم وقد عصى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن تجامع المرأة وهي حائض. ماذا يفعل؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا بأس بأنني أن يتصدق. لماذا يتصدق؟ لأنه فعل معصية وقد تذهب هذه الصدقة بارك الله فيكم ثورة هذه المعصية وحتى لو كان موقوفا فلا بأس بهذا والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الصدقة ليست واجبة وإنما تستحب له على القول بالوقف. أما القول بالرفع أن هذا الحديث مرفوع فإذا بارك الله فيكم يتصدق وجوبا. بارك الله فيكم ابن عباس berichtete dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم erzählte bezüglich demjenigen der seine Frau der Geschlechtsverkehr mit der Ehefrau hat während sie ihre Periode hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, er sollte spenden Dinar oder halben Dinar. Dinar oder halben Dinar, das wird er soll spenden. Manche Gelehrten sagen, dass dieses Hadith bei Ibn Abbas sozusagen, das ist Aussage von Ibn Abbas und nicht, dass der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat. Auch wenn, aber die Sache ist so, wenn man mit seiner Frau Geschlechtsverkehr hat, während die Frau Blut hat, Blutung, Periodenblutung, ja, Menstruation, Blut, das bedeutet diese unreines Blut. Wenn ihr das macht, dann hat ihr eine große Sünde begangen. Deshalb muss man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten, muss man Reue zeigen erstmal und dann, damit man sozusagen das Herz noch ruhiger macht, dann spendet man für Allah subhanahu wa ta'ala etwas. Bei manchen Gelehrten ist diese Spende, das ist sozusagen schwach, dass der Prophet das gesagt hat. Deshalb sagen sie, man braucht das nicht. Aber bei den anderen sagen, es ist kein Problem. Deshalb, wenn er spendet, das ist sozusagen, wenn du eine Sünde gemacht hast und du spendest, ist es gut. Deshalb sagen wir nicht Pflicht, sondern man kann das tun. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wa Nabi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. الحديث عند البخاري ومسلم هو حديث طويل في بارك الله فيكم في مسألة أن المرأة ناقصات عقل ودين فقال وأما نقص العقل فإنها أليست إذا حاضت لم تصلي ولا عفوا نقص الدين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. فالقصد هنا أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم. هذا هو الذي يريده المؤلف الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. Von Abi Sa'id al-Khudri berichtet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, in einer langen Überlieferung, die Überlieferung fängt so an, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Frauen gesprochen hat und er hat ihnen gesagt, ihr habt Mangel an Religion und Verstand. Mangel an der Religion, der Prophet sagte hier, als er gefragt worden ist, wie, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Frau ihre Periode hat, dann betet sie nicht und fastet sie nicht. Und das ist hier dieser Mangel in diesem Zusammenhang. Der Autor, rahimahullah ta'ala, will damit sagen, wenn die Frau ihre Periode hat, dann darf sie nicht beten und darf sie nicht fasten. Das ist alles. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حط فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. سرف منطقة بين مكة والمدينة، فلما وصلوا إليها حاضت عائشة وكانت تريد الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل شيء من افعال الحج الا الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت يحتاج الى طهارة، يعني الى وضوء. بارك الله فيكم. عائشة رضي الله عليها sagte, als wir den Ort Serif erreicht haben, das ist ein Ort zwischen Mekka und Medina. Und das war in der Pilgerreise von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha sagte, als wir Serif erreicht haben, habe ich meine Periode bekommen. Dann habe ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt. Der hat gesagt, tu alles, was ein Pilger macht, außer, dass du Tawaf al-Kaaba machst. Das Hadith ist bei al-Bukhari Muslim und das ist ein langes Hadith. Aber hier wird damit gemeint, dass eine menstruierende Frau, eine Frau, die ihr Haid hat, ihre Periode hat, sie darf kein Tawaf machen, weil Tawaf Gebet ist. Und Tawaf, das wird Tawaf, ist diese Barakallahu fikum, gehen um Al-Kaaba siebenmal. Um Al-Kaaba siebenmal gehen. Das braucht Reinheit. Und weil sie ihre Periode hat, dann nicht. Aber tu alles, was ein Pilger macht, außer Tawaf. Das heißt, sie könnte Sa'i machen. Sa'i. Das heißt, zwischen Safa und Marwa kann sie laufen. Kein Problem. Sie kann alles tun, was ein Pilger macht, außer Tawaf. Das ist auch noch ein Beweis, dass die Frau, wenn sie ihre Periode hat, dann kann sie sagen, zum Beispiel, Labbaik Allahumma Hajj. Das heißt, sie kann Ihram machen. Aber sie darf kein Tawaf machen. وعن معاذ بن جبل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه وهو ضعيف. وهو ضعيف، طبعا ما المعنى؟ المعنى أنه ما الذي يحله فوق الإزار، يعني كل جسمها إلا الجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولكن الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. معاذ بن جبل hat dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم berichtete, dass dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم fragte, was darf man mit seiner Frau machen, wenn sie ihre Periode hat. Der Prophet sagte, ما فوق الإزار, was über dem unteren Tuch ist, zwischen Bauchnabel und Knie. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum. Aber wenn diese Überlieferung auch authentisch wäre, das heißt, man darf die Frau berühren überall außer Geschlechtsverkehr. Außer Geschlechtsverkehr. وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ لها ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. بارك الله فيكم. هذا الحديث كذلك فيه أن النفساء هي المرأة التي أنجبت، التي وضعت، فبعد وضعها تجلس تقعد مدة. اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من جعل أكثرها 40 يوما، أكثرها 40، ومنهم من قال لا، في عند الهادوية عند الظاهرية أنه قد تجلس حتى 60 أو 70 يوم، ولكن الصحيح أنها 40 يوم. بعد 40 يوم تنظر إلى الدم، فإذا كان هذا الدم أسود يعرف كذا من الحيض فتجلس مدة حيضتها، يعني مثلا هي تحيض 7 أيام تجلس 7 أيام لسه، صاروا 47، ثم تغتسل وتصلي وتصوم كذا وتكون مستحاضة إذا استمر الدم. أما إذا كان مثلا 30 يوما ورأت القصة البيضاء، رأت علامة الطهر، فتغتسل وتصلي صلاة ولا تقضي صلاة النفاس. النفاس هي هذا الوقت الذي تكون فيه المرأة نفساء، ودم النفاس هو مثل دم الحيض. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أم سلمة زاكت دي فراو دي ام وخن بيت وات zur Zeit vom Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat 40 Tage gewartet. Das ist bei Al-Khamsa, das wird bei Al-Tirmidhi, bei Abu Dawud und bei Ibn Majah überliefert. Außer, Barakallahu Fikum, Al-Nasai hat das nicht überliefert. Und in einer anderen Überlieferung, die sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihr nicht befohlen, dass sie das Gebet nachholt in Zeit vom Wochenbett. Und Al-Hakim hat das als sahih eingestuft. In diesem Hadith können wir etwas lernen, und zwar, es gibt etwas, was heißt An-Nifas. An-Nifas, Barakallahu Fikum, das ist Wochenbett. Das ist diese Zeit nach dieser Zeit, die Frau wartet und sie hat Blutung, nachdem sie entbunden hat. Bei vielen Gelehrten sagen sie, maximal sind das 40 Tage. Bei manchen Gelehrten sagen, das kann auch mehr sein. Aber laut dieser Überlieferung von Salama, die hat gesagt, das war zur Zeit vom Propheten Muhammad s.a.w. 40 Tage nur. Und der hat nicht gesagt, die Frau sollte diese Gebete in diesen 40 Tagen wiederholen. Das heißt, wir können daraus lernen, wenn die Frau ihre Periode hat oder wenn die Frau entbunden hat und sie ist in Wochenzeit, dann braucht sie nicht zu beten und danach braucht sie auch die Gebete nicht nachzuholen. Und Blut von Wochenbett ist das gleiche Blut von Menstruation. Aber jetzt haben wir eine Möglichkeit, und zwar die erste Möglichkeit: eine Frau hat entbunden, nach 15 Tagen hat sie kein Blut mehr. Die holt eine Watte, die guckt, dann sieht sie, es weiß es, das wird, sie ist rein geworden. Dann muss sie sich waschen und muss anfangen mit dem Gebet. Und wenn es zur Fastenzeit ist und sie kann fasten, dann sollte sie natürlich fasten, aber wenn sie stillt, das ist was anderes dann. Sie ist entschuldigt. Angenommen, sie hat kein Blut nach 15 Tagen, aber sie hat kein Reinheitszeichen. Dann wartet sie ab. Bis 40 Tage. Nach dem 40. Jetzt die zweite Möglichkeit, oder die dritte Möglichkeit. Sie hat 40 Tage lang immer Blut. Wenn auch am Tag nur ein Tropfen oder zwei Tröpfchen sind. Am 40. Tag hat sie noch Blut. Dann sieht sie nach dem 40. Tag. Wenn dieses Blut noch schwarz ist und stinkt, das kann sein, dass sie ihre Periode direkt, bekommen hat. Dann wartet sie die Zeit von ihrer Periode, die Tage. Sie hat normalerweise 7, dann wartet sie noch 7 Tage. Nach 7 Tagen, wenn sie noch Blut hat, dann wäscht sie sich nach 7 Tagen und die anderen Tage, die macht Istihada. Das bedeutet, sie ist Mustahada. Das heißt, diese Frau, die natürliche Blutung hat. Wenn nach 40 Tagen Blut aber rot ist und es stinkt nicht und das ist kein Periodenblut, dann ist das nach diesen 40 Tagen vielleicht Istihada, dann sollte sie sich waschen und dann das machen, was wir, barakallahu fikum, bei dem ersten Hadith von Asma oder von Fatima bint Abi Hubaysh, erklärt haben. Oder von Hamna bin Jahsh, oder von Habiba bin Jahsh, oder von Asma bin Umays, die Hadithe bezüglich der Frau, die Blutung hat und die kann nicht mehr unterscheiden. Das bedeutet laut dieser Überlieferung von Salama, dass die maximale Zeit von Wochenbett ist 40 Tage. Die maximale Zeit von Wochenbett ist 40 Tage. Mehr braucht sie nicht. Wenn das weniger ist, ist kein Problem. Aber wenn das mehr ist, dann nicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Usalli lahumma an nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Barakallahu fikum. Somit haben wir alhamdulillah rabbil alamin das erste Buch von Subul al-Salam zu Ende geführt, barakallahu fikum, und das waren 140 Hadithe. Das waren 140 Hadithe in dem Buch von At-Tahara, barakallahu fikum. Wir haben angefangen erstmal mit dem Vorwort und wir haben erklärt, was, wenn man sagt Al-Khamsa, wer sind das Al-Khamsa? Wenn man sagt Al-Sitta, wer sind das Al-Sitta? Und so weiter. Dann, barakallahu fikum, haben wir mit dem Buch von dem Wasser oder Gewässer gesprochen. Und dann das erste Kapitel war über das Wasser. Dann das zweite Kapitel über Gefäße. Und dann, barakallahu fikum, nach dem Gefäßen haben wir gesprochen über Unreinheiten und wie man die Unreinheiten beseitigt. Das vierte Buch war, oder das vierte Kapitel, Entschuldigung, war von Al-Wudu. Wir haben über Al-Wudu gesprochen und das war auch ein bisschen lang, barakallahu fikum, weil sehr viele Hadithe dabei waren. Und dann haben wir über Al-Masih al-Khuffain gesprochen. Das wird, wie man über die Socken oder über die Schuhe streicht. Und dann haben wir über Handlungen oder Dinge, die das Wudu, die Waschung, die rituelle Waschung, ungültig machen. Barakallahu fikum, wir haben das auch zu Ende geführt. Dann haben wir bei siebten Kapitel, das war Regeln von Notduft, das wird Adab Qada al-Haja. Dann barakallahu fikum, haben wir das achte Kapitel, und zwar das war Bab al-Ghusl und wa Hukm al-Junub, das wird die Ganzkörperwaschung und Urteile von Junub. Dann barakallahu fikum, haben wir über At-Tayammum gesprochen. Dann haben wir über At-Tayammum 9. gesprochen und dann 10. über Al-Hayd. Die waren die 10 Kapitel von diesem Buch, über 100, die waren 140 Hadithe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen vermehren. Und wenn ich in diesen sozusagen in diesen Unterrichten was Falsches oder wenn ich Fehler gemacht habe, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Und wenn ich natürlich dann gut gesagt habe, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das wird, habe ich Gutes gesagt, dann ist das durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Habe ich was Falsches oder nicht Richtiges gesagt, dann von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Dann inshallah, die nächste Unterrichte fangen wir mit dem Buch von das Gebet, vom Gebet. Wir fangen inshallah mit dem zweiten Kapitel, und das ist Buch des, oder mit zweitem Buch, Entschuldigung. Das ist Buch, Barakallahu Fikum, von Gebet, und das ist ein sehr, sehr langes Buch, Barakallahu Fikum. Und das sind über 352 Hadithe. Das ist Buch des Gebetes, und das hat an sich selbst viele Kapitel. Das hat 17 Kapitel. 17 Kapitel, 352 Hadithe in einem Buch. Nein. Lachte bis dahin. Hada huwa inshallah. Das ist, was wir machen werden, bi idhni ta'ala. Alhamdulillah, bimann Allah wa fadlihi, barakallahu fikum, intahina min al-kitab al-awwal, wa huwa kitab al-tahara, wa thumma sanabda inshallah bi kitab al-salah, wa fihi بارك الله فيكم من الأبواب فيه أبواب كثيرة 17 باب فيه وفيه أكثر من 350 حديثا فيه 350 حديثا فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير. وفي الكتاب الأول كان 10 أبواب وكتاب الطهارة والحمد لله رب العالمين أعاننا الله عليها فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير. Und ich meine, das ist ein Werk, und wenn jemand bereit ist von unseren Brüdern und Schwestern, die Unterrichte, die wir die ganze Zeit gemacht haben, zu tippen, das wäre sehr schön. Das wird alles, was wir erklärt haben, zu tippen, die Erklärung, das ist natürlich sehr schön, und das ist wirklich eine gute Arbeit, eine gute Unterlage für die Leute, die lernen wollen. Wir haben 140 Hadithe detailliert erklärt, und dazu noch die Einstufung von Hadithen, weil es zum Beispiel, es gab in Kapiteln, in diesem Kapitel zum Beispiel gab es ein schwaches Hadith im 10. Kapitel von dem ersten Buch. Bei At-Tayammum gab es auch, barakallahu fikum, paar Hadithe, die zwei Hadithe, die waren schwach und so weiter. Deshalb, wenn man sich bereit erklärt, es kann sein, dass wir barakallahu fikum die Unterrichte schicken können, und da sollte man das schreiben, inshallah, wenn man natürlich Lust dazu hat, inshallah. طيب. إذا في سؤال تفضل. حاضر مستحاضر. ليش ما تغتسل؟ لأنها كانت حائض. إذا طهرت. إذا طهرت من الوضوء، إذا طهرت تغتسل لا شك. قال لا افعلي كما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. إيه طيب. شلون؟ أنا قلت هذا شرح، قلت الطواف يحتاج وضوء، ولكن عائشة حائط ما فيها تتوضأ ولا تغتسل الآن لحد ما تطهر. فلما طهرت عائشة رضوان الله عليها اغتسلت وكانت قد حجت بالنسبة للطواف بالنسبة للعمرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخوه أن يذهب معه إلى التنعيم ومن هناك تهل بالعمرة واعتمرت مع أخيها. ما بعرف شو فهمان أنت غلط، الله أعلم. وين كان رأسك يا عيون؟ لا تغتسل من الطهر طبيعي. لكن شو بدنا نعمل؟ شيخ عندي لما ذكرت لك انه الطواف غاز ووضوء، فهو على باله انه تتوضا قبل ما تغتسل. هذا شيخ عندي واضحه القضيه. نعم هبتي في خاقم بيتي شنيا دمو شيء الحمد لله. heute ich meine der Unterricht hat nicht so lange gedauert. Normalerweise dauert das länger. Wir haben noch wie viele Minuten für Isha Gebet? fünfzehn Minuten ist Adhan und wir warten fünf Minuten. Das bedeutet, wir haben noch 20 Minuten. Wir haben noch 20 Minuten für Isha Gebet. Wenn man barakallahu fikum Fragen hat hier in der Moschee, bitte schön, اللي عنده سؤال يتفضل. إذا ما عنده سؤال أنا أسأل. لا حول الموضوع. Und die Brüder und Schwestern, die zum Thema Fragen haben, zum Thema, was wir heute gemacht haben, das bedeutet Periode und Heid. Wenn Sie Fragen haben, dann tippen Sie erstmal 9 im Internet. Die tippen erstmal 9. Wenn man Fragen hat zum Thema. 9. Zum Thema. 9. 3. Nur zum Thema, barakallahu fikum. Nicht, dass man über was anderes fragt. طيب, dann schickt eure Fragen an die Admin. Es gibt 4 Fragen, dann werde ich das beantworten, inshallah. Zum Thema. Only zum Thema. حصراً في الموضوع. تفضل. أي واحد. طيب أشرح لك يا. عائشة رضوان الله عليها إجت بدها تروح تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. جيد؟ ففي الطريق حاضت. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حرمي. يا قولي لبيك اللهم حاج وعمره وكذا، اعملي كل شيء اللي يفعله الحاج الا شغله وحده، لا لما نوصل للحرم لا تطوفي. ايه شو ولا ما فهمت؟ اذا طهرت نعم. قصدك هل يجب الغسل للاحرام؟ لا الوضوء لا الغسل. اما للطواف يجب الوضوء. خيرا. طيب هل فهمت ولا لسه في شيء؟ دبغودا زاكت في اساس مدم حديث فن عائشة als sie pilgern wollte. Der Prophet sagte ihr, tu alles was ein Pilger macht außer dass du Tawaf al-Kaaba machst. Du darfst keinen Tawaf machen. Warum? Die Sache ist so, wenn man Tawaf macht, dann muss man Reinheit haben. Und Aisha hat ihre Periode gehabt. Das heißt, sie hat keine Reinheit. Sie könnte alles tun. Sie könnte Ihram machen. Labbaik Allahumma Hajj. Alles. Aber al-Kaaba nicht, weil das Gebet ist. Weil eine Frau, die ihre Periode hat, die darf nicht beten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. نعم. استحاضة ist, dass die Frau eine Blutung hat, die nicht Periodenblutung oder Wochenbettblutung ist. Alles andere. Und deshalb sagen die Gelehrten natürliche Blutung. Das ist sozusagen eine ein Gefäß, ein Blutgefäß, Platzung in der Gebärmutter. Das nennt man Istihadah. Das bedeutet, dass die Frau Blut hat, außer Zeit von Wochenbett oder von Periode. Na. Ja. Es ist, die muss Wudu nehmen. Aber Ghusl ist beliebt. Wenn eine Frau Istihada hat, Mustahada ist. Istihada ist die Handlung. Und die Frau, die Istihada hat, heißt Mustahada. Wenn die Frau Mustahada ist, okay? Es ist beliebt, dass sie sich wäscht. Für Frühgebet. Und die Waschung, wir wissen, die Waschung ist, dass sie erstmal Wudu macht und dann wascht. Jetzt beim zweiten Gebet, Duhr-Gebet, Vuhr-Gebet, Mittag-Gebet, sie wischt sich, wann aber? Nicht am Anfang der Zeit. Angenommen, Duhr-Gebet fängt 12 Uhr an und endet 14 Uhr. Die wischt sich 13.30 Uhr. 10 Minuten, sagen wir. Und dann betet sie. 10 Minuten. Dann gibt es noch 5 Minuten oder sowas für Asr-Gebet. Dann wartet sie diese 5 Minuten und dann trifft die Zeit von Asr ein. 14 Uhr. Dann betet sie Asr-Gebet. Dann macht sie das gleiche mit Maghrib und Isha. Okay? Ja, und hier haben wir keinen Beweis dann. Das bedeutet, in diesen 10 Minuten, was macht sie? Macht sie neues Wudu? Oder macht sie die beiden Gebete mit demselben Ghusl? Vom Hadith ist hier mit demselben Ghusl. Aber es gibt eine Überlieferung bei Al-Bukhari und für jedes Gebet musst du Wudu nehmen. Ja, bei Al-Bukhari sage ich dir. Ja, das gleiche. Ghusl, am Ende Zeit von Maghrib, wartet sie ein paar Minuten, betet sie Isha. Ja? Okay. Na. Tafadda. Ja, und kein Geschlechtsverkehr. Und dann haben wir zwei Themen, die sind, oder drei Themen, die sind sozusagen umstritten. Manche Gelehrten sagen, definitiv ist das klar, wenn eine Frau ihre Periode hat, sie darf nicht beten, sie darf nicht fasten, sie darf keinen Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann haben. Das ist definitiv. Dann bleiben noch drei Handlungen. Berühren des Korans, Lesen des Korans und Betreten der Moschee. Drei. Und hier haben die Gelehrten unterschiedliche Aussagen getroffen. Manche sagen, sie darf nicht, sie darf nicht, sie darf nicht. Andere sagen, sie darf, sie darf, sie darf. Der Prophet hat ihr gesagt, mach alles, was ein Pilger macht, außer Tawaf. Was macht ein Pilger normalerweise? Der hält sich in Haram auf, der liest viel Koran, der erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das ist keine eindeutige, sozusagen, das ist kein eindeutiger Beweis. Das ist nicht klar. Das kann man verstehen. Ja, natürlich, es gibt Streit. Aber ich, wallahu ta'ala ala wa'alam, die Gelehrten, die sagen, sie darf Koran lesen, sie darf die Moschee betreten, sie darf Koran berühren, sie haben Recht. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Aber wenn jemand sagt, nein, sie darf nicht, kein Problem. Jeder hat seine Aussage getroffen zu diesem Thema. يعني المرأة لا يجوز لها إذا كانت حائضا أو نفسا لا يجوز لها أن تصلي أن تصوم ولا يجوز لها الجماع. أما أو الأمور التي تحتاج وضوء، واختلف أهل العلم في الثلاثة الأخرى، اختلف أهل العلم في الثلاثة الأخرى، واللي هي مس المصحف، قراءة القرآن، ودخول المسجد. منهم من يقول لا يجوز لها، ومن يقول يجوز لها، والله أعلم. يجوز، يجوز لها مس المصحف، يجوز لها قراءة القرآن، ويجوز لها دخول المسجد إن شاء الله. طيب، هل أحد عنده سؤال؟ لنا تفضل. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة. يجوز نعم إذا ما عندك وضوء تمس القرآن. دي آية keine dürfen ihn berühren außer die Leute die rein sind oder die rein sind ohne Leute. Die rein sind, die sind die Engel in der Aya. طيب نعم حاضة المرأة وهي أثناء الطواف. إيه؟ إيه؟ ما في شيء، رمي الجمار ما له علاقة بالوضوء. تؤخر الطواف، طواف الإفاضة تؤخره. معلش هو اصلا رمي الجمار بعد عرض. طيب نعم هذا مو موضوعنا، ليس موضوعنا الجنابة، موضوعنا الحيض والنفاس. muss man nach dem die Menstruation zu Ende ist zu jedem Gebet Wudu machen, wenn man diesen gelblichen Ausfluss hat? Nein. Muss man, kleinen Moment, muss man, wenn man, kleinen Moment, ich muss nochmal die Frage, muss man nachdem die Menstruation zu Ende ist, zu jedem Gebet Wudu machen, wenn man diesen gelblichen Ausfluss hat? Aha. Der gelbliche Ausfluss, was eine Frau bekommt, wir haben zwei Arten davon. Etwas, was von ihrer Gebärmutter ist, oder etwas, was barakallahu fikum sozusagen Schwitzen ist des Vaginalbereiches. Wenn das Schwitzen ist des Vaginalbereiches, dann braucht sie gar nichts zu machen. Aber wenn dieser Ausfluss von Gebärmutter kommt, dann haben wir zwei Aussagen von Gelehrten. Die meisten, fast die meisten Gelehrten sagen, sie sollte, wenn dieser Ausfluss klar ist, viel ist, dann sollte sie Waschung machen. Aber wenn das wie Schwitzen ist, kein Problem, braucht sie nicht. Wudu, ja, die sollte. Wenn das aber die zweite Aussage ist, sie braucht kein Wudu zu machen. Die zweite Aussage ist von Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, und die andere Aussage ist von fast allen Gelehrten. Deshalb muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Klaren Beweis ist das nicht da. Klarer Beweis ist nicht da, was sie machen sollte. Ich weiß nicht, Murtada nicht. Ja, weiß ich, ich kann das nicht. Weiß, aber das kann sie selber. Das kann sie selber. Die Frau kann selber bestimmen. Ah, ihr seid Aserbaidschaner alle stur. Nein, bitte. Wie viele Tage hat die Frau Periode normalerweise? Die hat 6 oder 7. Und nach 7 Tagen kommt diesen Fluss gelb. Und die Periode ist zu Ende. Ja, dann ist das gar nicht. Nein. Die Periode von Frau kann 15 Tage dauern. Ja. Die Frau kennt das. Aber ich habe das erklärt, du. Wo warst du? Ich habe dir doch gesagt, eine Frau zum Beispiel hat Periode 5 Tage. Das war mein Beispiel. Eine Frau hat Periode 5 Tage. Und nach 3. Tag sieht sie diesen gelben oder braunen Ausfluss. Hier, nein, sie soll weiter nicht beten, nicht fasten, weil das zur Periode gehört. Ja, aber wenn die 5 Tage hat und am 6. oder 7. Tag sieht sie diesen Ausfluss, dann ist das keine Periode mehr. Und das ist Hadith von Atiyya, Radwanallah alaiha, kunna la na'uddu as-sufrata au al-kudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'a. Bei Bukhari und Abu Dawud. Die Frage ist, die wichtig ist wirklich, wenn die Frau Ausfluss hat, sollte sie Wudu zum Gebet machen oder nicht? Manche Gelehrten oder die meisten Gelehrten sagen ja. Wenn das viel ist, viel, das bedeutet klar ist. Nicht jetzt, dass es, wenn du zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel ein bisschen Schwitzen. Das ist nicht. Deshalb muss sie unterscheiden. Zwischen Schwitzen im Vaginalbereich und Ausfluss, was klar ist. Wenn der Ausfluss viel ist und klar ist und das ist kein Schwitzen, sondern Ausfluss. Und die merkt das, die Frau. Sie kann das merken. Dann ist das was anderes. Und hier, wie ich schon gesagt habe, Barakallahu fikum, man sollte unterscheiden. Aber jetzt, was macht sie? Macht sie Wudu oder macht sie nicht? Die meisten Gelehrten sagen ja. Der Ibn Hazm und andere wenige sagen nein. Und Allahu a'lam, ich meine, bei solchen Themen, das ist schwer natürlich für die Frau, aber wenn das sehr viel in sowas ist, ist bitte? Was gibt es? Wenn du eine Frau wirst, inshallah werde ich dir erklären. Eine Schwester fragt, sie hat pünktlich alle 28 Tage, 8 Tage lang ihre Periode. An den ersten und letzten 2 Tagen ist das Blut aber nicht dunkelrot, sondern hellbraun. Gelten diese Tage zur Menstruation? Wenn nein, soll sie die Gebete von den ganzen Jahren nachbeten? Wenn sie ihre Periode 8 Tage, die Periode fängt bei ihr so zum Beispiel, dass sie erstmal eine Schmiere hat. Und dann am nächsten Tag fängt das Blut an, manchmal stark oder manchmal nicht stark, leicht. Und dann nach 3., 4. Tag wird es stark und dann 5. ein bisschen weniger, 6. weniger, am 7. vielleicht auch noch tröpfchenweise und am 8. Tag vielleicht ist das nur Schmiere. Wenn sie immer so hat, dann hat sie 8 Tage ihre Periode und sie soll in diesen 8 Tagen warten. Allah Ta'ala ala. Na. Schwitze nicht, Achi. Ich habe das gesagt. Ausfluss ist anders als Schwitzen. Ja. Ja, und du sagst, ja, عند كل 28 يوم. وهذه الامور ترى كثير من اخو ما يعرفها. لازم يتعلمها هذه الامور. بكره سيتزوج، غدا سيتزوج. وعنده مرأة مشان يعرف الاحكام، ما يروح ياتي زوجته وهي حائض. يرتكب اثما عظيما والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. Aus welchem Buch wir machen Subul al-Salam von Bulugh al-Maram? Eine Frau befindet sich im Wochenbett. Es ist der 43. Tag, der Wochenfluss. Ist jedoch kein rotes Blut mehr, sondern er ist hellbraun bzw. beige. Dies ist so seit circa 2 Wochen. Davor war es noch richtig rot. Es gab keine Unterbrechungen in diesen Tagen. Meine Frage ist, ist dies noch Wochenfluss? Ich habe gehört, dass es ganz sauber sein soll. Also bis wie er Fluss kommt, auch wenn es mehr als 40 Tage dauert. Wenn das 40 Tage sind, bei 40 Tagen sollst du dich waschen. Jetzt aber, normalerweise, wenn du deine Periode hast, wie ist deine Periode? Wie fängt das an? Ist das dieser Beigefluss, was du normalerweise bei der Periode hast? Wenn du sagst nein, dann musst du dich jetzt waschen, und mit dem Gebet anfangen. Wenn du noch Blut, aber wenn du mir sagst, nein, dies ist normalerweise wie meine Periode, dann wartest du die Tage, die du deine Periode hast. Wie viel Periode hast du? Zum Beispiel 5 Tage, dann wartest du noch 2 Tage. Nach 2 Tagen wäschst du dich und dann kannst du anfangen oder sollst du anfangen mit dem Gebet. Wenn du noch Blut hast oder wenn du noch Ausfluss hast, es ist keine Periode und kein Wochenbett. Deshalb machst du wie Mustahaba, was wir die ganze Zeit erklärt haben, Barakallahu fikum. طيب. Wenn bei mir die Menstruation zu Ende ist, mache ich meistens abends Ghusl. Darf ich dann direkt Sunna beten, weil ich an diesem Tag die Pflichtgebete ja nicht gebetet habe? Ich warte immer auf den nächsten Tag, also bis Fajr. Ist es richtig, was ich mache? Deswegen, du musst wissen natürlich, wenn du Zeichen der Reinheit siehst, dann sollst du dich waschen. Oder musst du dich waschen und dann mit den Gebeten anfangen. Wenn du auch Sunna betest, ist gut. Da brauchst du nicht bis zu Fajr zu warten. Was war's? Allah yehdik. Ich sag dir, nachts. Das bedeutet, nach Isha ist das. Und die hat Rüssel gemacht. Die Gebete sind zu Ende schon. Ja, wenn Isha nicht vorbei ist, dann sollte sie Isha beten. Ja, dann sollte sie Isha oder muss sie Isha beten. Weil Moment, jetzt kann man hören. طيب. Jetzt kann man hören. Okay, das waren die Fragen jetzt zum Thema. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Abu Jamal, bist du da? Im Internet. Nahna andana ad-dars khalas. Hier in der Moschee, der Unterricht zu Ende. Subhanakallah und bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. طيب. Bei uns ist zu Ende. Inshallah. Wenn du willst, dann kannst du weiter Unterricht machen. Wenn du nicht willst, dann machen wir Fragen und Antworten. Du und ich. Wie du willst. طيب. طب mach Unterricht dann und dann komme ich nachher rein. So in halbe Stunde oder mehr komme ich wieder rein, inshallah. Okay, ich komme dann wieder rein bei Znital. Okay, bin Abdullah, ich antworte diese Frage, wenn ich wieder da bin. Okay? Es gibt eine Frage bezüglich Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Ich werde diese Frage beantworten. Aber jetzt könnt ihr eure Fragen an Tamhid richten, inshallah, bis ich wieder reinkomme, bi'idhnihi ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.